Ja, Leute, jetzt ist es soweit. Ihr habt den ganzen Abend drauf gewartet. Er ist die Nummer 1 der Welt. Er hat alle Awards gewonnen, die man überhaupt gewinnen kann. Er steht bereit. Macht mal richtig Lärm für DJ Tiësto! Worship.